Die syrischen Staatsmedien sind seit mehreren Tagen darum bemüht, die Führung in Damaskus rund um Präsident Bashar al-Assad als humanitär aktiv und menschlich darzustellen. Gestern zeigte das syrische Fernsehen beispielsweise Bilder von Menschen, die aus Al-Uwar abtransportiert wurden. Hier live aus Al-Uwar, Familien von Bewaffneten, sagt der Reporter und fragt eine Frau, wie fühlst du dich? Die Angesprochene antwortet, ich habe große Freude. Und du bist mit einem Bewaffneten verheiratet? Ja. Möchtest du der Welt etwas sagen? Ja, mit Gottes Hilfe werden wir alle die Not überstehen. Seit 5 Jahren leiden wir unter der Krise, unter Belagerung und Hunger. Gott möge uns beistehen. Al-Uwar, ein Vorort von Homs im Westen Syriens. Die Stadt war einmal eines der Symbole des Aufstandes gegen Bashar al-Assad, eine Hochburg des bewaffneten Widerstandes. Deshalb belagerten die syrischen Streitkräfte Homs zwischen Mai 2011 und Frühjahr 2012 dauerhaft. Danach gewannen sie nach und nach die Kontrolle über die Stadt zurück. In zum Teil äußerst grausamen Kämpfen. Nur Al-Uwar blieb in der Hand eines Bündnisses verschiedener bewaffneter Oppositionsgruppen und deshalb umzingelt, belagert von Regierungstruppen. In den letzten Wochen wurde der Belagerungsdruck offenbar zu groß. Hunger und Durst griffen verstärkt um sich. Medikamente und Brennstoff gingen den Menschen aus. Daher wohl stimmten die Bewaffneten schließlich einem Kompromiss zu. Sie werden in den kommenden Wochen abtransportiert in andere Rebellengebiete. Ihre Familien können auch gehen. So wie gestern die ersten von ihnen. Bashar al-Assad und seine Getreuen werden im Gegenzug wieder die Macht in Al-Uwar übernehmen. Das Ergebnis nunmehr jahrelanger Belagerung. Und das syrische Staatsfernsehen versucht das als einen Sieg darzustellen, auch als einen Sieg der Menschlichkeit der Führung in Damaskus. Doch der Reporter gestern musste erfahren, dass kaum jemand von denen, die da gehen durften, mit ihm reden wollte. Manche reagierten regelrecht aggressiv. Bei uns immer noch Familien von Bewaffneten, die sich aus Al-Uwar zurückziehen. Sind Sie mit einem der Bewaffneten verheiratet? Fragt der Reporter. Doch anstelle der angesprochenen Frau antwortet ein wütender Junge. Sie spricht nicht mit dir, Onkel. Sie spricht nicht. Haben die Bewohner von Al-Uwar die Menschlichkeit des Assad-Systems, repräsentiert durch das Staatsfernsehen, nicht erkannt? Sehen Sie sich als Opfer, die sich einer unmenschlichen Kriegsführung ergeben müssen, die kapitulieren vor Waffen mit Namen Belagerung und Hunger? Selbst einem gestandenen Kommentator im Fernsehstudio, der sich zu den live übertragenen Szenen äußern sollte, fielen keine passenden Worte ein. Die Szene, die wir sehen, erfüllt einen mit gemischten Gefühlen. Was mich erfreut, ist die strategische Dimension dieser Versöhnung. Was mich aber betroffen macht, ist, dass es Menschen gibt, die in die Irre geleitet wurden. So wie das Kind, das den Reporter anschreit, Onkel, wir wollen nicht mit euch reden. Ja, eines bleibt nach solchen Bildern aus Syrien, die gemischten Gefühle.